Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Anfang Juni, da hatte die satirische Newsseite The Science Post eine wirklich starke Headline, die lautete: Studie, 70% der Facebook-User lesen nur die Schlagzeile einer Wissenschaftsstory, bevor sie sie kommentieren. 46.000 Menschen haben diesen Post einfach so geshared. Netzautorin Martina Schulte, was sie nicht wussten, sie waren gerade Teil eines fiesen Jokes von dieser Seite, ne? Genau, die Redakteure der Science Post, die hatten nämlich wirklich nur diese Überschrift gepostet. Ne? Der Rest des vermeintlichen Artikels über die Studie bestand aus sogenannten Blindtext, dem berühmt-berüchtigten Lorem Ipsum. Weißt du, ne? Kennst du ja Lorem Ipsum, Dolus, hier Arme, bla bla bla. Das ist halt so ein Blindtext, der wird halt, der bedeutet nichts. Klingt so pseudolateinisch und wird halt von Grafikern und Webdesignern so als Platzhalter benutzt, um so einen Eindruck vom fertigen Dokument zu bekommen. Das heißt, 46.000 Leute haben diesen Text trotzdem geshared, sind reingefallen auf diese Kiste, haben nicht richtig gelesen. Also manche von denen haben den Text bestimmt auch geshared, weil sie andere verarschen wollten, aber mindestens die Hälfte der 46.000 Shares kam sehr wahrscheinlich von Menschen, die den Text nie gelesen hatten. Denn es gibt eine neue Studie der Columbia University und des French National Institute und die bestätigt, dass 59% der Links, die bei Social Media geteilt werden, nie geklickt worden sind. Das heißt, dass auch die Mehrheit von euch da draußen wahrscheinlich auch unsere Artikel und Links shared, ohne sie gelesen zu haben. Dabei haben sich unsere Online-Kollegen so eine Mühe damit gegeben. Das ist eine fiese Unterstellung von dir. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei unseren Hörerinnen und Hörern so ist. Schauen wir mal auf die Repräsentativität. Du meinst, die lesen alle? Ich vermute, ich hoffe es zumindest. Wie repräsentativ ist denn die Studie überhaupt da gewesen von der Columbia University? Ja, es war natürlich alles Amerikaner. Natürlich, ne? Deutsche Leser würden sowas nicht machen. Es war halt eine englische Schlagzeile. Und man kann das Ergebnis natürlich jetzt auch nicht auf alle Seiten übertragen, aber die Datenmengen, mit der die Forscher da gearbeitet haben, die war schon groß. Also jetzt mal bezogen auf den angelsächsischen Markt. Die hatten sich die Social Media Referrals 5 großer führender amerikanischer Nachrichtenseiten angeguckt. Knapp 60.000 Artikel, 2,8 Millionen Mal bei Twitter geshared. Also es ist schon eine ordentliche Menge. Und dabei raus kam halt wie so eine Art Twitter-Landkarte der viralen News, die halt eben viel geteilt wurden, aber eben nicht notwendigerweise geklickt worden waren. Und interessant ist jetzt, finde ich, was für Folgen das hat. Und ich wäre dir jetzt sehr verbunden, wenn du jetzt mal fragen würdest, was für Folgen hat das denn? Was für Folgen hat das denn? Vielen Dank. Also dieses Sharen ohne Lesen hat einen riesen Einfluss darauf, welche Nachrichten in den sozialen Medien zirkulieren. Caitlin Dewey, die schreibt bei der Washington Post, eure gedankenlosen Tweets und die eurer Freunde formen unsere gemeinsame geteilte politische kulturelle Agenda, denn die werden ja, die zirkulieren ja im Netz. Ne? Mhm. Und die Studienautoren sagen, und das ist für alle Autoren unter uns schon bitter, Menschen sind eher bereit, einen Artikel zu scheren, als zu lesen. Das sei typisch für den modernen Informationskonsum. Menschen bildeten sich eine Meinung auf Basis einer Zusammenfassung oder der Zusammenfassung einer Zusammenfassung, ohne die Anstrengung zu unternehmen, tiefer in die Materie einzutauchen. Und das zeigt sich halt eben auch, wenn du jetzt nochmal weiterverfolgst, was die Menschen dann überhaupt machen, wenn sie dann auf den Artikel klicken. Ne? Ja, also wahrscheinlich nicht lesen, den Artikel, sondern einfach mal flott weitersharen. Man hat ja auch keine Zeit dazu. Es gibt einfach keine Zeit, das Ding schön zu filetieren und zu sagen, ach schön, hier, toller Satzbau auch. So sieht's aus. Also ich meine, und das Schlimme ist, es geht ja noch so weiter. Selbst wenn du jetzt bereit wärst, drauf zu klicken, ne, dann wären nur 25% der Leute überhaupt bereit, runter zu scrollen. Also es werden halt immer weniger und immer weniger. Und das hat Slate mal ausprobiert in so einem Experiment. Und da hat der Autor auch damals Nerv geschrieben, wir leben nun mal im Zeitalter des Skimming, also des Abschöpfens. Wir sind busy. Mhm. Ne? Und es gibt immer irgendwas Interessanteres zu lesen, schauen, spielen, essen. Und Caitlin Dewey, die schreibt hier bei der Washington Post, dieses Verhalten trage eben auch dazu bei, dass die Menge an Clickbait im Netz immer größer wird. Ne? Dass die traditionellen Medien immer mehr so einer Buzzfeedification unterliegen. Und dass es eigentlich nur noch darum geht, Leute nicht zu langweilen und nicht mehr um so altmodische journalistische Werte wie Wahrheit, Dienst an der Gesellschaft. Das heißt, Caitlin Dewey schreibt hier, der Internet-Hoax-Industrial-Komplex, der wird halt immer stärker und stärker, während der intelligente Online-Diskurs immer seltener stattfindet. Also wir müssen festhalten, anstatt alles zu liken, nur die Headline gut zu finden, lieber doch nochmal den Fließtext. Könnte man mal reingucken. Buzzfeedification. Ja. Wahnsinniges Wort. Unglaublich. Ne, unsere Netzautorin Martina Schulte mit einem schönen Gespräch. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?